They have been friends of ours for many years. Und sie sind auch Freunde von uns schon seit vielen Jahren. I don't know if there's anybody in all the ministry that can sing like that. Ich weiß nicht, ob es noch jemand anderen gibt, der so singen kann in unserer Gemeinde. Just a few songs in all of Greater Grace that only Pastor Horn can sing. Es gibt nur ein paar Lieder, die kann aber nur der Pastor Horn singen. That's one of them. Und einer. And he'll do another one later. Er wird noch eines singen nachher. But he's going to come up and share with us right now. Aber er wird auch jetzt kommen und uns etwas mitteilen. Thank you. God bless you. Thanks for everything. It's just awesome to be here. Es ist wirklich erstaunlich. Linda, just stand and wave to everybody. Just, this is my wife. Das ist meine Frau. Greetings from Hungary. Grüße aus Ungarn. They are so glad that many years ago they gave Austria their freedom. Sie sind so froh, dass sie vor vielen, vielen Jahren Österreich mal die Freiheit gegeben haben. Did I get that mixed up? Habe ich da irgendwas vertauscht jetzt? Wasn't it the Hungarian-Austrian Empire? Gab es da nicht ein österreich-ungarisches Reich? Also ein ungarisch-österreichisches? Aussie, behave. Be good. Benimm dich, Aussie. No. Really, God is good, isn't he? Aber Gott ist gut, nicht wahr? Just amazing life we have. Was für ein wunderbares Leben wir haben. And it really is more powerful than our culture. Das ist stärker als unsere Kultur. It's more powerful than our concepts. Es ist mächtiger als unsere Konzepte. It is more powerful than our weakness. Und mächtiger als unsere Schwächen. And it's more powerful than our strengths. Und auch mächtiger als unsere Stärken. And it's the life of God. Es ist das Leben Gottes. And it's supernatural. Und es ist übernatürlich. I don't understand it. Ich verstehe es nicht. But I sure do love it. Aber ich liebe es ganz sicherlich. Isn't it like Paul said in Ephesians 3? Ist es nicht so, wie der Paulus es ausdrückt in Epheser 3? That I can make all men see what the fellowship of this mystery is. So dass ich allen Menschen erkennen lassen kann, was es bedeutet, diese Gemeinschaft im Geheimnis zu haben. It's not a mistake that he called it a mystery. Und es ist eigentlich kein Fehler, dass er es Geheimnis nennt. Because it is a great mystery. Weil es ist ein großes Geheimnis. That just as we see the mystery of godliness. So wie wir dieses Geheimnis der Göttlichkeit sehen, Gottseligkeit. God was in Christ. Gott war in Christus. Christ became a man. Und Christus wurde Mensch. You know, in the same way, we have this mystery today. Und genau auf dieselbe Weise erleben wir dieses Geheimnis auch heute. 2 Corinthians 4, verse 7. 2. Korinther 4, 7. That there is a treasure that's in an earthen vessel. Ein Schatz in irdenen Gefäßen. Now I think that God's like the challenge for God, if we can say it that way. So wenn wir das so ausdrücken können, einmal die Herausforderung, der Gott gegenübersteht. We know that nothing is impossible with God. Aber wir wissen, dass für Gott nichts unmöglich ist. But I think the challenge is just trying to get our attention. Aber die Herausforderung besteht darin, einfach unsere Aufmerksamkeit zu erlangen. Because when this earthen vessel focuses on the right thing. Weil wenn sich dieses irdene Gefäß auf die richtige Sache ausrichtet, then the mystery is revealed. Dann wird dieses Geheimnis geoffenbart. The secret thing called life. Dieses geheime, die geheime Sache, die Leben genannt and wird. Guess what? Everything else just happens. Und danach passiert auch alles andere. But sometimes, aber manches Mal, we want to look at the earthen vessel. Wollen wir auf so ein irdenes Gefäß schauen? You know, I like getting up in the morning. So zum Beispiel in der Früh, wenn wir aufstehen. It's a little frightening sometimes. Und da manches Mal ist das ein wenig erschreckend. That first look in the mirror. Der erste really Blick in den Spiegel. Pray for my wife. I don't, because if that's what she sees, whew, betet für meine Frau. Und das ist es, was sie das sieht. But what's our focus? Aber worauf richtet sie sich? If it's on the earthen vessel, wenn das nur das irdene Gefäß ist, and trying to find out exactly what we need to do to get a hold of God, und genau das herausfinden, was wir tun müssen, um Gott zu ergreifen. Or what we need to do to learn to love our brother. Oder was wir tun müssen, um es zu lernen, unsere Brüder zu lieben. Or what we need to do to get God's favor. Oder was wir tun müssen, um Gottes Gunst zu erreichen. Genau. Yeah, that's it. Or what we need to do to be forgiven. Oder was wir tun müssen, damit uns vergeben ist. Really, the problem began not with those things. Wirklich, das Problem fängt nicht da an, but with the focus, sondern mit der Ausrichtung. Because the more we look at the earthen vessel, weil je mehr wir auf unsere irdenen Gefäße schauen, the more we miss God's supernatural provision. Umso mehr werden wir auch die übernatürliche Ausrichtung und Vorsehung Gottes versäumen. Really, in the body of Christ, im Leib Christi, we love to see people grow, don't we? Da lieben es wir doch, wenn wir sehen, wie die Leute wachsen. There's this one guy that has visited the church a couple of times in Budapest. Da gibt's einen Mann, der hat erst vor einigen Zeit die Gemeinde in Budapest besucht. He's got more earrings than a store. Der hat mehr Ringe auf den Ohren als in einem ganzen Geschäft zu haben. I'm like, you know, last week I said, hey Jolt, can I give you an earring? Und letzte Woche habe ich gesagt, hey Joe, kann ich dir einen Ohrring geben? Put it right in your nose. Einen großen. But genau. No, he's got like he's wow. But you know what? He started coming to church. Aber wisst ihr was? Er begann in die Gemeinde zu gehen. First time, I think he felt like he was on Mars. Und ich glaube beim ersten Mal, da ist er sich vorgekommen, als ob er am Mars wäre. The second, you know, he stayed out back. He wouldn't like come in and sit for the whole service. Also er ist da draußen hinten gestanden und er wollte gar nicht reinkommen für den ganzen Gottesdienst. Second time he sat there the whole service. Beim zweiten Mal, da saß er im ganzen Gottesdienst schon drinnen. And then wanted to talk and talk with me afterwards. Und er wollte immer mit mir sprechen nachher. And actually then we went out afterwards with a bunch of people. Und wir sind dann da hinaus mit einer Gruppe von Leuten. Then the third time. Und beim dritten Mal, he actually like had positive comments about the church. Da äußerte er schon positive Bemerkungen über die Gemeinde. And you know, it was like the Holy Spirit is doing something in his heart. Es ist einfach so, der Heilige Geist wirkt in seinem Herzen. Really, it doesn't matter what he looks like. Und es ist doch ganz gleich, wie er aussieht. You know, it doesn't, really doesn't matter. Das kümmert mich eigentlich nicht. Das ist auch nicht wichtig. Matter if he fits into my concepts. Es ist auch nicht wichtig, ob er meinen Konzepten gemäß passt. You know, if it was my son, I might treat him a little different. Wenn es mit meinem Sohn so wäre, dann wäre es was anderes. There's this mystery that we have. Aber da ist dieses Geheimnis, das wir haben. And it's a treasure. Das ist ein Schatz. Wow. People are dying for it in this world. Die Menschen, die lechzen danach in dieser Welt. People are searching for it in this world. Die suchen das in dieser Welt. Remember what Jesus said to the woman at the well. Erinnert euch an das, was Jesus zu der Frau sagte an der Quelle. In John chapter 4. In Johannes 4. He said, if you only knew the gift of God. Er sagt, wenn du bloß das Geschenk Gottes kenntest, and who is speaking to you? Und wer da zu dir spricht. You know, we recently did some concerts outside of Berlin. Unlängst erst veranstalteten wir ein paar Konzerte außerhalb von Berlin. Before we went, we just had the whole church praying. Und bevor wir dorthin gingen, betete die ganze Gemeinde. Can anything good come out of Germany? I mean, forgive me, Lord, but und für, you know. Für mich war so wie, kann irgendwas Gutes von Deutschland da kommen? Please, just shh, don't say anything. God, please, like, anoint or move, do something, God. Aber es war so, ja bitte Gott, salbe das, mach etwas. The third concert on Saturday night. Und das dritte Konzert am Samstagabend. In Cottbus. Es war in Cottbus. We had 80 new people. Da waren 80 neue Menschen dort. They were all Germans. Das waren lauter Deutsche. I couldn't believe it. Ich konnte es kaum And glauben. God moved. Und Gott hat gewirkt. And his presence was there. Seine Gegenwart war and da. I mean, you know, it's one thing because Austrians are so free. Es ist eine Sache, weil die Österreicher but, die sind ja so frei. But to see like 80 Germans going, yeehaw! Aber zu sehen, wie 80 Deutsche so machen. It's like, oh, it just blessed my heart. Es hat mich einfach gesegnet im Herzen. You know, and I realized something. I realized something. Und mir ist etwas klar geworden. Yeah, I really, Lyndon, this is like this church. Really, we're so blessed. So blessed by the life here. So I saw that people are really hungry for God. Was ich dort sah, war, dass die Menschen wirklich einen Hunger haben nach Gott. Because they have this deep thirst. Weil sie haben da einen ganz großen Durst in sich. The problem is, aber das Problem they dabei, just don't know how to satisfy it. Sie wissen nicht, wie sie diesen Durst befriedigen können. You know, and I'm thinking, God, help us to see. Und ich habe mir gedacht, bitte Gott, hilf uns doch, Budapest like this. Budapest so anzusehen, that every single person has a thirst. Dass jeder Einzelne dort Durst hat. They just don't know the answer yet. Nur sie kennen eben die Antwort noch nicht. Instead of listening to the voices, und anstelle irgendwelchen Stimmen dazu zu hören, that say, Germans aren't interested in the gospel, die das sagen, na, die Deutschen haben kein Interesse an der guten Nachricht. Budapest isn't interested in the gospel. Oder Budapest hat kein Interesse am Evangelium. You know, they, and then God says, and guess what? Ja, dann sagt Gott, stell the dir mal treasure vor, in your heart, der Schatz in deinem Herzen is the answer to their thirst. Ist die Antwort auf ihren Durst. And it's called life. Und es heißt Leben. Because you can't change people's minds. Weil du kannst die Gesinnung der Menschen nicht ändern. But boy, when they taste this life that we have, aber wenn sie von diesem Leben schmecken, das wir da haben, it draws them. Das zieht sie dann an. And they're just like this lady. Dann sind sie so wie diese Frau. Lord, Herr, give me this water. Gib mir das. So I'll never thirst again. So dass ich niemals mehr Durst haben werde. And then she goes. Und dann. And she tells everyone. Geht sie hin und erzählt es allen. Because the life has such an impact in her heart. Weil dieses Leben solch eine Auswirkung hat in unseren now, Herzen. Let's look at Psalm 63. Blättern wir zu Psalm 63. And David wrote this psalm. David schrieb diesen Psalm. And just want to think of three verses for a few moments. Drei Verse wollen wir uns ansehen, ein paar Momente. And the progression that we see in these verses. Und die Steigerung, die wir darin erkennen können. In verse 1. Vers 1. God, thou art my God, I shall seek thee earnestly. Im Deutschen ist es Vers 2. Gott, mein Gott bist du, nach dir suche ich. My soul thirsts for thee. Es dürstet nach dir meine Seele. And this is the first point. Das ist der erste Punkt. That we have needs. Dass wir Nöte haben. We have weaknesses. Wir haben Schwächen. We have thirst. Wir haben diesen Durst. And even as believers, sometimes we run after the wrong things to satisfy those. Und auch als Gläubige laufen wir oft Dingen hinterher, die falsch sind, um diesen Durst zu stillen. And God uses these things. Aber Gott benutzt diese Dinge. To show us that without Him we can do nothing. So dass wir erkennen, dass ohne ihn nichts möglich ist. Imagine that Jesus said. Stellt euch einmal vor, wenn Jesus sagte. In John chapter 5. In Johannes 5. Verse 19. Vers 19. Without my Father I can do nothing. Ohne meinen Vater vermag ich nichts zu tun. How much more? Wie viel mehr? Do we need this provision from heaven every moment that we breathe? Brauchen wir diese Vorsehung vom Himmel jeden Moment in unserem Leben? And we come to God. Und wir kommen dann zu Gott. We say, Father, I thirst. Und wir sagen dann, Vater, ich habe Durst. Father, I have these needs. Vater, ich habe diese Nöte. Father, I'm weak. Vater, ich bin schwach. Father, I can't do anything right. Vater, ich schaffe eigentlich nichts richtig. God says, Aber Gott you know, sagt, the devil says, der Teufel sagt, forget it, he's tired of you coming to him and saying that. Vergiss das, er hat schon genug, dass du das immer wieder sagst zu ihm. You're different than everyone else in the church. Du bist nicht viel anders als alle da in der Gemeinde. I mean, you'll never make it. Du wirst es niemals schaffen. You know, you just, why don't you just go live on the top of one of the mountains alone? Warum gehst du nicht einfach und ziehst in die Berge und lebst da irgendwo auf einem Berg? God wants to use everyone else but you. Weil Gott möchte jeden verwenden, aber dich nicht. But our thirst is actually the greatest blessing in our life. Aber unser Durst ist eigentlich der größte Segen in unserem Leben. Because of where it sends us. Und zwar deshalb, wohin er uns da treibt. To find the answer for it. Um die Antwort zu suchen. It keeps us on our knees. Dieser Durst hält uns auf unseren Knien. It keeps us seeking God's mind in the Word. Das hält uns, Gott zu suchen. It keeps us gathering together more and more for fellowship and to hear the pastor preach the Word of God. Und das hält uns auch an, immer mehr die Gemeinschaft zu suchen und auch zuzuhören, wenn der Pastor das Wort predigt. Don't get frustrated with your thirst. Werdet nicht frustriert über euren Durst. Don't get frustrated with your weakness. Werdet nicht frustriert wegen eurer Schwächen. Okay. Now, it says this in verse 5. Vers 5. Okay. First, David says, my soul thirsts. So zuerst heißt es, meine Seele dürstet nach dir. Now David says, my soul is satisfied. Und nun heißt es, meine Seele ist gesättigt. He found the answer. Er hat die Antwort gefunden. That's the satisfaction of a thirsty soul. Das ist die Befriedigung, die eine gesättigte Seele erlebt. Notice he didn't say. Und achtet auf Folgendes, er sagte nicht, my soul thirsts no more. Meine Seele, sie durstet nicht mehr. He said, I found an answer for my thirst. Er sagt, ich habe eine Antwort gefunden auf meinen Durst. And it's God. Und das ist Gott. It's his presence. Seine Gegenwart. It's his love. Seine Liebe. It's the fellowship in the body of Christ. Die Gemeinschaft im Leib Christi. And this word in the Greek, und das Wort hier, das im Griechischen steht, to encourage. Ermutigen. I love this word. Dieses Wort liebe ich. It means to strengthen another believer's possession of redemption. Es bedeutet you help them possess the redemption hilfst, that God has du given them. Ihnen also die Erlösung zu besitzen, die Gott für sie hat. You don't correct sie darin. Them. Du korrigierst sie nicht. You don't try to change them. Du versuchst sie nicht zu verändern. You don't reject them because of like all the earrings. Und du lehnst sie nicht ab wegen all dieser ganzen Ohrringe. You strengthen their possession of redemption. Sondern du stärkst sie in ihrem Besitz der Erlösung. That's what happens. Und das ist es, when was your passiert. Pastor preaches the word of God. Wenn euer Pastor das Wort Gottes predigt. God, you really see me like that? Was, Gott, du siehst mich wirklich so? That is wunderbar. Das ist I can't wonderful. Believe it. Das kann ich nicht glauben. And we're strengthened. Und wir werden gestärkt. We're encouraged. Wir werden ermutigt. The finished work has more room in our heart. Das vollbrachte Werk, das nimmt Raum ein in our unserem Herzen. Thirst is satisfied. Und unser Durst wird gestillt. Our heart is built up. Unser Herz wird aufgebaut. And then, finally, verse 8. Dann Vers 9 im Deutschen. The result of a satisfied soul. Das Resultat einer befriedigten Seele. My soul follows hard after thee. Meine Seele hängt an dir. Really, when we discover every day this life that God has for us. So wenn wir jeden Tag dieses Leben entdecken, das Gott für uns vorbereitet hat. We'll be just like Peter. Dann werden wir so wie der Petrus sein. When he saw Jesus walking on the water. Als er Jesus am Wasser wandeln sah. And he said, "Lord, if that's you, tell me to come." Und er hat gesagt, Herr, wenn du es bist, dann ruf mich, dass ich zu dir komme. I can see Peter now. Und ich kann den Petrus nun sehen. The moment he said it. In dem Moment, in dem you er das sagt. If that's you, Lord, tell me to come. Also, wenn das du bist, Herr, dann sag, dass ich kommen soll. Because he knew what Jesus was going to say. Weil er wusste bereits, was And Jesus he's like, dann sagen würde. Oh boy, I've really blown it now. Ich glaube, jetzt habe ich was falsch gemacht. And Jesus said, und Jesus sagte, come. Komm. Komm. Komm. Hey, see, I speak German. Ich spreche Deutsch. and Peter, what did he do? Und was tat Petrus? He was following hard after God. Er folgte Gott von ganzem Herzen. He didn't think about the consequences. Er dachte nicht an die Konsequenzen. He didn't think about what it was going to mean. Und er dachte nicht daran, warum ich. He didn't think about what it would cost him. Was würde es mich kosten? He just had to get out of that boat and get to Jesus. Er musste da einfach raussteigen aus diesem Boot und and zu Jesus gelangen. You know, and wow, what a miracle! Right on the water. Und was für ein Wunder! You know, right on the am Danube. Wasser gehend. Right across the top of it. Gleich über den and it's Donau. When he started thinking about. Und als er dann begann darüber nachzudenken. You know, what he was doing. Was er eben da gerade and tat. And being I love this word. Und practical. Und dann praktisch sich das überlegt hat. Boy, I'm glad they're not like that in this country. Ich bin froh, dass sie in diesem Land nicht so sind. And that's when he started to sink. Dann begann er unterzugehen. And he cried out, Jesus. Dann rief er aus, Jesus. And Jesus pulled him up. Und Jesus zog ihn heraus. When God, wenn Gott, and his life satisfies the thirst in our soul. Wenn er in seinem Leben den Durst in unserem Herzen befriedigt, we will do crazy things. Dann werden wir ganz verrückte Dinge without tun, thinking about them. Ohne darüber nachzudenken. Like being a missionary to Thailand. Zum Beispiel als Missionar nach Thailand gehen. Or like being like working in the church. Oder eben Arbeit in der Gemeinde. Die or like moving to Vienna with a team of 3 people. Oder nach Wien ziehen mit einem Team von 3 Leuten. Or who knows? Oder was auch immer. It doesn't matter. Ist ganz gleich. Really, when that life is in our heart. Aber wenn dieses Leben in unserem Herzen ist. We follow so hard after God. Dann gehen wir Gott so sehr nach. That we don't have to know all the details. Dass wir uns gar nicht um diese ganzen Details kümmern müssen. Because we trust him. Weil wir ja ihm vertrauen. Because we know his faithfulness. Weil wir seine Treue kennen. Because we've seen him. Weil wir ihn schon gesehen haben. Cover our lives. Wie er unser Leben bedeckt. Really, it's such a beautiful thing. Es ist wirklich so eine wunderbare Sache. So our focus, really, also unsere Ausrichtung is on the treasure, isn't it? Ist auf diesen Schatz hin. It's on this life from God. Auf dieses Leben von Gott hin, that motivates us, das uns motiviert, draws us, das uns zieht, and makes us run after him, und das uns ihm nachgehen lässt. So we really just want to be like David. So wir wollen wirklich so wie David sein. Thirst, Durst, satisfied, gestillt, running hard after God, Gott sehr stark nachgehen, because we know the gift of God. Weil wir die Gabe Gottes kennen. And we know this living water that he gives us. Wir kennen dieses lebendige Wasser, das er uns and gibt. It's the only thing, und das ist das Einzige, that can satisfy our soul, das unsere Seelen zufriedenstellen kann. Amen. Amen. Okay, let's turn to Mark 5. Blättern wir zu Markus 5. Well, I love that message. Ich mag diese Botschaft. Ich mochte diese Botschaft. Pressing hard after the Lord. Sich dem Herrn sehr intensiv nachzugehen. So let's pray. Beten wir. Lord, bless these thoughts also, I pray. Herr Jesus, segne auch diese Gedanken. To our hearts in Jesus' name. In unseren Herzen. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Mark chapter 5, verse 25. Markus 5, 25. And a woman who had a hemorrhage for 12 years and had endured much at the hands of many physicians and had spent all that she had and was not helped at all, but rather had grown worse. Und es war eine Frau, die 12 Jahre mit einem Blutfluss behaftet war und vieles erlitten hatte von vielen Ärzten und alle ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt hatte. And after hearing about Jesus came up in the crowd behind him. Als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten and touched his cloak. Und rührte sein Gewand an. When you think about our church, wenn ihr über unsere Gemeinde nachdenkt, what do you see in the future? Was seht ihr da in der Zukunft? When you think about this district, what do you see? Wenn ihr an diesen Bezirk hier denkt, was seht ihr da? I see that shop across the street as a Christian bookstore. Ich sehe diesen Laden da drüben gegenüber als christlichen Buchladen. I see this building as having two more Stock to it, two more floors. Ich sehe, wie dieses Gebäude da oben noch zwei Stockwerke drüber hat. I see a tram going down the street with a fish on the back. Ich sehe da eine Straßenbahn, da ist ein Fisch hinten drauf. I see an U-Bahn coming in to the U-Bahn Station with a fish on the front. Ich sehe eine U-Bahn, die in die Station einfährt und da ist vorne ein Fisch drauf. I see people talking about that church. Ich sehe Menschen, die sprechen von dieser Gemeinde dort. I hear Christians talking about that church. Ich höre auch von Christen, die von dieser Gemeinde dort sprechen. I see teenagers going to the Kärntnerstraße doing pantomime. Ich sehe Teenager, die auf die Kärntnerstraße gehen und dort Pantomime spielen. I see a youth group that is talked about not only throughout Austria but into Germany and Slovakia. Ich sehe eine Jugendgruppe, von der nicht nur in Österreich die Rede ist, sondern auch in Deutschland und in der Slowakei. I see miracles happening during the door-to-door. Ich sehe, wie Wunder passieren bei dieser von Tür zu Tür gehen. I see people being healed in service. Und ich sehe, wie Menschen Heilung erlangen im Gottesdienst. Like we've already seen. So wie wir es schon erlebt haben. Of cancer, Heilung von Krebs, different things, von verschiedenen anderen Krankheiten. I see a move of God like we've never seen before. Ich sehe einen Schritt Gottes wie noch nie zuvor. And as we've already heard tonight, und so wie wir es schon heute Abend gehört haben, the vital ingredient, das Wichtigste dabei, die vitalste Zutat dabei, thirsting for God, wir haben Durst nach Gott, being satisfied by Him. Und diese wird gestillt von ihm. And pressing hard after him. Und dann gehen wir ihm nach. Now here's a woman. Nun hier ist eine Frau, who was very sick. Die sehr krank war. She was bleeding every day. Sie hatte Blutfluss jeden Tag. She'd gone to many doctors. Sie ging zu vielen Ärzten. Nobody could help her. Niemand konnte ihr helfen. But she had heard somewhere. Aber irgendwo hatte sie gehört, that somebody had touched the hem of Jesus's garment and was healed. Dass irgendjemand den Saum des Gewandes von Jesus berührte und dann geheilt wurde. Because in chapter 3 people were touching him and being healed. Weil in Kapitel 3 lesen wir, dass ihn die Menschen berührten und dann Heilung erfuhren. She may not have been the originator of this method of healing. Sie war wohl nicht der Ursprung dieser Heilung. But she wanted to be healed. Aber sie wollte geheilt werden. Now watch this. She comes up behind him and touches his cloak. Nun beachtet Folgendes. Sie kommt da von hinten und berührt ihn an seinem Gewand. Verse 28. And she thought. Vers 28. Und sie dachte sich. What does your Bible say? Da heißt es, denn sie sagte. The King James says, she said, right? Da heißt es auch, denn what sie sagte. What does the Luther Bible say? Was heißt es in der Lutherbibel? Sie sagt. Sie sagte zu sich, right? My Bible says, and she thought. In meiner Bibel heißt es, und sie dachte bei sich. What does your Bible say? Sie sagte. Yeah. Do you know what the Greek says? Wisst ihr, was im Griechischen da steht? It says she was saying to herself repeatedly. Sie sagte sich beständig zu sich selbst, sagte sie. That's why my translator thought, well, nobody talks to themselves. She was just thinking it. Deshalb dachte sich wohl mein Übersetzer, ja, niemand spricht zu sich selbst, daher hat sie sich wohl gedacht. No, she was talking to herself. Aber sie sprach zu sich selbst. Continually. Und zwar beständig. And she was pressing through the crowd. Sie hat sich durchgedrängt durch die Menge. With this idea. Mit dieser Idee. With this testimony. Mit diesem Zeugnis. If I can just touch his garment. Wenn ich bloß seinen Mantel anrühren and kann. And she's coming from behind. Und sie kommt da von rückwärts. So as the disciples are walking, und wie da die Jünger dahin ziehen, she's got to pass people up. Sie muss die Leute da überholen. And she's a sickly woman. Und sie ist aber eine kranke Frau. But she's got a thought in her mind. Aber sie hat einen Gedanken in ihr. And she's speaking to herself. Und sie spricht zu sich. I just gotta touch his garment. Ich muss einfach sein Gewand berühren. And she's pushing through. Sie drängt sich durch. I just gotta touch his garment. Ich muss einfach sein Gewand berühren. And she's pushing through. Sie drängt sich durch. And she's coming through. Excuse me. Sie kommt dann durch. Entschuldigen Sie. I just gotta touch his garment. And she's pushing. Und sie drängt sich dadurch. People are probably pushing her. Excuse me. Doch die anderen drängen sie weg. Ich muss das Gewand berühren. And she's probably going through hundreds of people. Und vielleicht hat sie sich dadurch hunderte Menschen hindurchgedrängt. Finally. Und schließlich she sees him. Sieht sie ihn. And probably her heart started racing. Und vielleicht schlug ihr Herz ganz wild. And I want to see this in heaven on the eternal video. Ich möchte das bei unseren ewigen Videos im Himmel mal sehen. See it in slow motion. And see the look on her eye. Du siehst den Blick, den sie da hatte. She's a meter away. Sie ist noch einen Meter von ihm entfernt. And her hand is moving toward his garment. Ihre Hand streckt sich aus zu seinem Gewand hin. And it's just maybe 20 centimeters from it. Und vielleicht noch 20 Zentimeter entfernt von ihm. And she's reaching. Und dann erreicht sie ihn. And suddenly. Und plötzlich. Someone pushes her. Stößt sie jemand noch weg. And she says, I've got to touch the garment. Ich muss das Gewand berühren, sagt sie. And then she gets shoved again. Dann wird sie nochmals weggedrängt. She spins around. Sie dreht sich um. And she makes another thrust. Sie versucht's noch einmal. And then. Und dann. Oh, she gets pushed again. Sie wird nochmals weggestoßen. And she's coming in. She sees the Lord. Und sie sieht den Herrn. And then the miracle. Und dann das Wunder. She just touches it. Sie berührt ihn einfach. She didn't grab it. Sie hat ihn nicht erfasst. She just touched it. Sie hat ihn bloß berührt. And she sensed the healing. Und sie spürte die Heilung. She could sense energy flowing through her. Sie spürte, wie Energie durch sie durchfloss. She was all warm all over. Eine Wärme. She was elated. Sie war da wie she started to drift away through the crowd. Und sie trieb da hinaus aus dieser Menge. She was going home. Sie ging nach Hause. Until she heard those words. Bis sie diese Worte hörte. Who touched me? Wer hat mich berührt? And she was frozen with fear. Sie war vor Ehrfurcht. No reason to be fearful, but she was frozen with fear. Es gab keinen Grund, Furcht zu haben, aber sie war voller Furcht. I stole something from him. Ich habe ihm etwas weggenommen. Who touched me? Wer hat mich berührt? Who touched me? Wer hat mich berührt? Peter would say. Der Petrus sagte. Lord, everybody's touching you. Herr, jeder berührt dich. Thomas. Thomas. Lord, everybody's been touching you. Jeder Herr berührt dich. And you say, who touched me? Und du sagst, wer hat mich berührt? No, somebody touched me. Nein, da hat mich jemand berührt. Who's been worshiping me? Wer hat mich da angebetet? What? Was? Everybody's worshiping you. Jeder betet dich da an. No, somebody worshiped me. Nein, jemand hat mich angebetet. Who's been praising me? Wer hat mich gepriesen? Lord, everybody was praising Herr, you. Jeder preist dich hier. No, somebody was praising. Nein, da hat mich jemand gepriesen. Who was listening to my word? Wer hat meinen Worten zugehört? Lord, everybody was. Herr, jeder hat das gemacht. No. Nein. Somebody was listening to my word. Jemand hat auf mein Wort gehört. Who was listening to the voice of the Spirit? Wer hörte der Stimme des Geistes zu? Who had ears to hear? Wer hatte da Ohren zu hören? Lord, everybody did. Herr, jeder. No. Nein. There was someone here who had ears to hear. Da ist jemand da gewesen, der Ohren hatte zu hören. I sensed it going forth from me. Ich habe das gespürt, wie das von mir ausgegangen ist. Isn't this a beautiful story? Ist das nicht eine wunderschöne Geschichte? Not everybody who touched her got healed. Touched him got healed. Nicht jeder, der ihn berührt hat, wurde auch geheilt. It wasn't like this automatic thing that just people were bouncing off him like ping pong balls, you know. Es war nicht so, wie das automatisch geschah und jeder, der ankam. It did happen though. People touching him were getting healed. Obwohl das auch geschah, dass Menschen, die ihn an angriffen und berührten, but in this situation, when she touched him, aber in dieser Situation, als sie ihn berührte, God touched her. Hat Gott sie berührt. This is what makes the difference. Und genau um diesen Unterschied geht es. We've got to press through. Wir müssen uns da durchdringen. We've got to press through in our prayer life. Wir müssen uns durchdringen in unserem Gebetsleben. In our thought life. In unserem Gedankenleben. There are so many things between us and Christ during the day. It's incredible. Es gibt so viele Dinge zwischen uns und Christus während des Tages. Das ist unglaublich. There's so many things between us and Christ on Sundays. So viele Dinge zwischen uns und Christus am Sonntag. At a service. Bei einem Gottesdienst. And we've got to press through. Und da müssen wir uns durchdrängen. Speaking to ourselves. Wir müssen zu uns selbst sprechen. Speaking. Sprechen. So oftentimes I go before the Lord and I'm empty or I'm confused. So oft trete ich vor den Herrn und ich bin irgendwie leer oder verwirrt. There's so many thoughts. So viele Gedanken gibt's da. Situations, needs. So viele Nöte und Situationen. And you sit there thinking. Und du sitzt da und denkst, like, where, what? Wo, was? Where's God? Wo ist Gott? Is this really real? Ist das wirklich wahrhaftig? And then suddenly you snap out of it. Und plötzlich. And you begin to press hard. Beginnst du da ihm nachzugehen, intensiv nachzugehen, durch die Menge hindurch. You push past fear. Und du verdrängst da die Furcht. I will fear not, ich werde keine Furcht for haben. Thou art with me out of my way. Weil du bist bei mir, geht mir aus dem Weg. Suddenly loneliness is right in between you and the Lord. Und plötzlich ist da die Einsamkeit genau zwischen dir und dem Herrn. Big guy. Ganz ein riesiger Kerl. Verschwinde da. He shall never leave me nor forsake me. Er wird mich niemals verlassen, noch alleine lassen. And you press, you're pressing. Und du drängst weiter. And suddenly the weight of sin presses on you. Und plötzlich kommt die Last der Sünde auf dich. Knocking you back a few meters. Die schlägt dich wieder zurück ein paar Meter. And you're speaking to yourself. Und du sprichst zu dir. If I can only touch him, wenn ich ihn bloß berühren könnte. If I confess my sin, he's faithful to forgive me. Wenn ich meine Sünden bekenne, ist er treu und vergibt mir. Get out of my way. Verschwinde da vor mir. I'm coming through. Ich dränge mich da durch. You get hit again. Du wirst wieder zurückgestoßen. Insecurity. Unsicherheit. My life is hid with Christ in God. I'm coming through. Mein Leben ist verborgen in Christus. Ich schaffe es. And you're confessing. Und du bekennst es. And confessing. Du bekennst es. And suddenly you're pushing through all the thoughts. Und du drängst dich dadurch alle deine Gedanken beiseite. As you speak forth the promises of God. Während du die Verheißungen Gottes aussprichst. And you're not, you think you're still a long way away. Und du glaubst, du bist noch weit weg dort. Because there's this big person in front of you. Weil da ist dieser riesige Kerl vor dir. And you don't know how to get around him. Du weißt nicht, wie du da um den herumkommst. It's anxiety. Da ist Furcht. And you say, oh no, I'll never get back. This guy's like Goliath. Und du denkst dir, ah, ich komme da nie vorbei. Der ist groß wie der Goliath. I'll try to reach around him, but ich werde versuchen, da irgendwie hinüber zu gelangen. I'll never make it now. Nein, ich schaffe das nicht. I can't even see him. Ich kann ihn gar nicht einmal Where sehen. Did he go? Wo ist er denn hingegangen? Get out of my way. Verschwindet von mir da. Geht mir aus dem Weg. Be anxious for nothing. Fürchte dich nicht. But in everything through prayer and supplication with thanksgiving. Sondern in allem gebt ihm Dank in Gebet und mit Flehen. Make your requests known unto God. Und bringt eure Anliegen vor Gott. And the peace of God. Der Friede Gottes, that passes understanding, der jeden Verstand übersteigt, guards my heart, beschützt mein Herz. And all of a sudden something happens that I didn't expect. Und plötzlich passiert etwas, mit dem ich gar nicht gerechnet habe. I'm within just a few meters of him. Ich bin bloß ein paar Meter noch entfernt von ihm. I can see him. Ich kann ihn schon sehen. I can sense him. Ich spüre ihn. I didn't realize I was so close because the crowd was so big. Ich habe nicht gewusst, dass ich so nahe dran bin, weil die Menge war so groß. I didn't realize he was so close because there were so many obstacles. Und ich habe gar nicht bemerkt, dass ich so nahe dran bin, weil es da so viele Hindernisse gab. I thought I'd have to pray at least 3 hours to touch Christ. Ich habe mir gedacht, ich muss zumindest 3 Stunden beten, um Christus zu berühren. I don't have the time or the energy. Aber ich habe nicht einmal die Energie oder Zeit. But I'm just gonna get on my knees for just a moment. Aber ich werde mich bloß einen Moment auf meine Knie begeben. I'm gonna push through some people. wird ein paar Menschen da noch beiseite schieben. Und plötzlich, he's there. Da ist er dort. Ist er. And I touch him. Und ich berühre ihn. And I sense God. Und ich spüre Gott. And I get goosebumps. Und ich bekomme die Gänsehaut. It works. Es funktioniert. He's there. Er ist da. Where was I, Lord? Wo war ich, Herr? How could I have been so blind? Wie konnte ich nur so blind sein? You were there all the time. Du warst die ganze Zeit über da. So close and yet so far. So nah und doch so fern. And yet, und dennoch, in reach, in Reichweite, by pressing through, indem ich mich durchdränge, with a confession, mit einem Bekenntnis, a confession, ein Bekenntnis. When we first came to Austria, als wir zum ersten Mal hier nach Österreich kamen, we saw it on a video last night. Wir haben das gestern Abend beim Video gesehen. I was so afraid. Ich hatte solche Angst. I had stomach pains every single day. Ich hatte Magenschmerzen jeden Tag. Every day my stomach hurt. Jeden Tag schmerzte mein Magen. There wasn't just one Goliath, there was like 100 Goliaths. Da war nicht bloß ein Goliath, sondern es waren hunderte Goliaths. Every thought you thought was another fear. Jeder Gedanke, den du dachtest, das war wieder eine Furcht. But we have enough for the rent? Werden wir genug haben, um die Miete zu zahlen? We have enough for the food? Fürs Essen? Will anybody come back? Wird irgendjemand wieder zurückkommen? Am I even gifted to do this? Bin ich denn überhaupt begabt, das zu tun? Will I ever be able to preach properly? Werde ich jemals in der Lage sein, ordentlich zu predigen? Can I really understand the Bible and be a teacher? Kann ich diese Bibel wirklich verstehen und auch das lehren? There was just Goliaths everywhere. Überall gab es diese Goliaths. And I would go to sleep at night. Und dann ging ich am Abend schlafen. And I would be saying something over and over. Und ich sagte immer wieder etwas. I'd lay on my pillow. Ich lag da auf meinem Polster. And I would say, the Lord is my shepherd. Und ich sagte, der Herr ist mein Hirte. I shall never, ever lack a thing. Mir wird nichts mangeln. I would say it about 30 times. Circa 30 Mal habe ich das Wake gesagt. Up in the morning. In der Früh wache ich auf. I'd say it again. Da habe ich es wieder gesagt. And again. Und wieder. And again. Und wieder. And I had a confession on my mouth. Und ich hatte dieses Bekenntnis auf meinen Lippen. And suddenly, und plötzlich, there was Christ. Da war Christus. And suddenly the fears were gone. Plötzlich war diese Furcht weg. And suddenly we were moving on. Und plötzlich haben wir uns da weiter bewegt. Could you imagine if 200 people, könnt ihr euch vorstellen, wenn da 200 Menschen were thinking like this together, so denken würden, gemeinsam. Every teenager, jeder einzelne Teenager, every retired person, jeder einzelne, der schon in Pension every ist, mother with children, jede Mutter mit Kindern, every business person, jede Geschäftsmann, no exceptions, every single person, keine Ausnahme, jeder einzelne, was pressing toward the living Christ with a confession, sich nach dem lebendigen Christus ausstreckt mit diesem Bekenntnis. Do you know what would happen? Wisst ihr, was dann geschehen würde? People would be coming here from all over the country. Die Leute würden hierher kommen vom ganzen Land. Not to join our church, nicht um unsere Gemeinde Mitglied zu werden. To see what's been happening. Aber einfach um zu sehen, was da passiert. This is my vision, my heart. Das ist meine Vision im Herzen. That we would so experience God's life, dass wir das Leben Gottes so sehr erfahren mögen. That it's just flowing out through every possible avenue imaginable. Dass es einfach über jeden nur erdenklichen Weg hinausgeht. And when we see the video in 15 years from tonight, und wenn wir dann in 15 Jahren einmal dieses Video sehen werden, people who got saved, who will get saved 15 years from now, Leute, die dann in 15 Jahren einmal errettet werden. The children in 15 years from now. Oder die Kinder in 15 Jahren einmal. When we're looking at the video and we're laughing, wenn wir dieses Video ansehen werden und wir werden dann because lachen. Richard was a teenager back then. Der Richard war damals noch ein Teenager. Look at him. Schau ihn da just an. Look at Dolly. Schau dir die Dolly an. She's just a kid. Noch ein ganz Jugendlicher. Now she's married with four children. Nun ist sie verheiratet, hat vier Kinder. Look at her. She's just a child. Sie ist noch ein Kind da. Schau dir das an. We'll be looking at the video. Wir werden uns das Video ansehen. The new people will be coming in, looking. Und die Neuen werden reinkommen und werden schauen. Wow. That was the church 15 years ago. Das war die Gemeinde vor 15 Jahren. And they look at the video. Sie schauen sich das Video an. And they see faces of faith. Und sie sehen Gesichter voller Glauben. And they get goosebumps. Sie bekommen dann Gänsehaut. What an awesome group that was. Was für eine erstaunliche Gruppe das they da war. They served, they loved. Die dienten, sie liebten einander. And I said, einander. Yes, they were an awesome group. Und ich sagte dann, ja, das war eine wirklich erstaunliche Gruppe. We persevered in faith. Wir haben da im Glauben durchgehalten. We fought the lions. Wir haben die Löwen bekämpft. And the Goliaths. Und die Goliaths. We went forward. Wir sind nach vorne gegangen. Yes, we had adversity. Ja, da gab es Widerstand. But we prayed. Aber wir beteten. We believed. Wir glaubten. And we loved. Und wir liebten. That's why we've got what we've got today. Und deshalb haben wir erhalten, was wir heute haben. And we'll be speaking to those people like we are tonight. Und wir werden zu denen so sprechen, wie wir es heute they'll tun. Say, und die werden sagen, wow. I want to be like those people were. Ah, ich möchte auch so sein wie die. Yeah, you do, because we're an amazing group of people. Ja, und du bist es auch, yeah. Weil wir sind eine erstaunliche Gruppe. We're just getting started. Und es fängt gerade erst an. But here's the message from the Holy Spirit tonight. Aber hier ist die Botschaft vom Heiligen Geist heute Thirst. Abend. Durst. Be satisfied in God. Wird gestillt in Gott. Press hard. Dränge ihm nach. With a confession on your lips. Mit einem Bekenntnis auf deiner Lippen. God's promises. Gottes Verheißung. And we will experience his virtue flowing toward us from heaven. Und wir werden dann seine Tugend vom Himmel her erkennen und pray with me tonight. Sehen. Betet mit mir heute Abend. Maybe you're here tonight. Vielleicht bist du heute Abend hier. And you have never come to know Jesus as your savior. Und du hast Jesus noch niemals als deinen Erretter kennengelernt. If you died right now, wenn du jetzt sterben würdest, on the way home tonight, oder heute am Nachhauseweg, you have no hope of eternal life. Dann hast du keine Hoffnung auf das ewige Leben. Put your hope in Jesus. Setze deine Hoffnung auf Jesus. Pray with me. Bete mit mir. To him right now. Bete zu ihm jetzt. Say, Lord Jesus. Sag, Herr Jesus, forgive my sin. Vergib mir die Sünde. Please, bitte, give me the gift of eternal life. Gib mir dieses Geschenk des ewigen Lebens. I want to experience your freedom. Ich möchte deine Freiheit erfahren. And your cleansing power in my life. Und deine reinigende Kraft in meinem Leben. I want to be your child. Ich möchte dein Kind sein. Please save me. Bitte errette mich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.